Die Delegation der Partei der Sozialisten der Republik Moldawien, die Familie von Chinesen Ji Qing, der mit dem antijapanischen revolutionären Kampf in enger Verbindung gestanden hatte, die Familie der in China lebenden Koreanerin Kim Sun-ok, die auch mit dem antijapanischen revolutionären Kampf in enger Verbindung gestanden hatte, und ihre Begleitungen, und die Familie vom Auslandskoreaner Son Won-tae, der mit dem Präsidenten Kim Il-sung gut vertraut war, die Gratulationsdelegation des Generalverbandes der China-Koreaner zum Tag der Sonne und weitere ausländische Gäste und Auslandskoreaner legten am 12. April an den Bronzestatuen von Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügel Mansude Blumensträuße nieder und verbeugten sich davor.